Kundgabe 2424. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.07.1942. Gottgegnerische Kräfte. Eingriff Gottes. Die gottgegnerischen Kräfte sind außerordentlich rege, das Denken der Menschen zu vergiften und sie von Gott, vom Erkennen der Wahrheit abzulenken. Und es ist dies die Ursache des Vernichtungskampfes, den sie gegeneinander führen. Sie scheuen vor nichts zurück und haben keinerlei Bedenken, dass sie sich diesen Kräften ausliefern, durch ihre Mitwirkung oder auch Zustimmung an diesem Vernichtungskampf. Und sie werden von jenen Kräften gänzlich in Beschlag genommen, und was sie die Menschen zu tun heißen, führen diese willig aus. Und also wirket die böse Macht selbst durch die Menschen, die sich ihr ausliefern, durch ihren Lebenswandel, durch ihre Gesinnung und ihre Handlungen. Es ist dies gleichbedeutend mit geistigem Niedergang, mit Nutzlosigkeit des Erdenlebens, mit dem Tode der Seele. Und es gewinnt der Widersacher Seele für Seele, so wie er die Menschen für seine schändlichen Pläne gewinnt. Und er nützet deren Hang zur Materie, die Gier nach irdischem Besitz in einer Weise, dass sie ihm gänzlich verfallen, dass sie nur noch irdische Güter anstreben und um deren Willen ihre Seelen verlieren, dass sie ihre Seele verkaufen, um sich zu bereichern an vergänglichem, wertlosem Gut. Und das ist die Zeit, da Gott dem Wirken des Widersachers Einhalt gebietet. Wovor die Menschen nicht zurückscheuen, das hält er ihnen eindringlich vor Augen, indem er sie nun selbst in Mitleidenschaft zieht, indem er scheinbar das Wirken dessen begünstigt, der die Vernichtung anstrebt. Jedoch windet er seinem Gegner die Macht aus den Händen. Es ist nun nicht mehr den Menschen anheimgestellt, das Vernichtungswerk auszuführen wie bisher, sondern Gott selbst greift zerstörend ein, Kraft seines Willens und seiner Macht. Und seinem Willen können die Menschen nicht widerstehen. Sie können ihn nicht hindern und müssen sich ohnmächtig fügen. Dass Gott selbst die Zügel in die Hand nimmt und das Weltgeschehen nun seinen Gang nimmt, seinem göttlichen Willen entsprechend. Was Menschen selbst zuvor ausübten, das wird nun ohne deren Mitwirkung geschehen und auch nicht beendet werden können durch menschlichen Willen, sondern so lange von ihnen ertragen werden müssen, bis Gott selbst es beendet. Und nun wird offenbar werden das Wirken des Gegners und die göttliche Macht. Wer Letztere erkennt in dem Geschehen, der ist noch nicht gänzlich verloren, wenngleich er empfindlich getroffen wird. Denn wer die Erklärung eines jeden Geschehens in Gott und seinem Willen zu finden sucht, der wird auch sein Erdenleben nun entsprechend leben und nützen zum Wohl seiner Seele. Wer aber den Arm Gottes darin nicht erkennt, der wird nur den irdischen Verfall sehen. Er wird die irdische Vernichtung nur mit weltlichem Auge betrachten und ihm kann keine seelische Rettung mehr geboten werden. Er ist von der Materie noch gänzlich gefangen genommen und er betrachtet ein jegliches Weltgeschehen nur vom Standpunkt des Verlierers oder Gewinners aus. Er ist der bösen Gewalt verfallen und der Dämon hat Besitz genommen von ihm und seiner Seele. Amen.